Yeah. Catch. Trick Jan. Von Duisburg nach Karlsruhe bis raus in die Welt, Alter. Wir stehen alle zusammen. Wir vergießen alleine Tränen. Vergieß sie mit uns. Ich schau auf das leere Blatt und vergieß eine Träne. Hatte nur an mich gedacht und wonach ich mich so sehne. Habe nicht daran gedacht, in einer anderen Stadt. Habe nichts, keine Familie, selbst sogar kein Dach. Oder jedes kleine Kind, das damals vergewaltigt wurde. Ging doch Zeit noch zur Schule. Sie werden oft gehänselt, einfach nur missbraucht, weil sie eben vertraut. Das ist der Grund, warum sie jetzt jeden haut. Eine Träne gilt für jeden Krieg, der war, der kommen mag. Für alles, was passiert ist, was nicht richtig war. Letzte Träne am Tag gilt meinen ganzen Leben, damit es euch gut geht und ihr wisst, dass ich bei euch bin. Denk drüber nach, was dir alles leid tat. Warum? Dann lernst du es besser, dein Life zu genießen. Nimm dir am Tag 3 Minuten, 10 Sekunden Zeit, um auch eine einzelne Träne zu vergießen. Nimm dir ein wenig Zeit. Warum? Um nachzudenken, weil es tief in jedem schreit. Echt? Du eine Träne weinst. Okay, okay. Nimm dir ein wenig Zeit. Warum? Um nachzudenken, weil es tief in jedem schreit. Echt? Du eine Träne weinst. Jeden Tag verlieren 1000 Menschen ihre Tränen. Sogar dieser Moment lässt sie quälen. Sie wollen wegsehen, das ist das Problem. Wir verstecken uns, doch ich spende eine Träne für die Sorgen in der Zukunft. Die Vergangenheit ist Erinnerung, die uns bleibt. Kräfte werden mobilisiert und vereint. Ich spende eine Träne für den 11. September. Sie haben dieses Bild vor ihren Augen schimmern. Und eine Träne schenke ich krebskranken Kindern. Ich hoffe, dass die Ärzte ihre Sorgen lindern. Eine Träne wird von mir für uns allein vergossen. Denn unsere Menschen hoffen, irgendwann fällt auch der Groschen. Gib die Hoffnung nicht auf, ich verstehe es auch. Doch wir sind nur die Sklaven eines Oberhaupts. Eine letzte Träne widme ich meinem Vater, damit er weiß, dass er mein Leben verpasst hat. Komm mal zu mir, sitz neben mir, sprich kurz mit mir, um Tränen zu verlieren. Okay, okay, okay. Komm mal zu mir, sitz neben mir, sprich kurz mit mir, um Tränen zu verlieren. Okay, okay, okay. Nimm dir ein wenig Zeit. Warum? Um nachzudenken, weil es tief in jedem schreit. Echt? Du eine Träne weinst. Okay, okay. Dir ein wenig Zeit. Warum? Um nachzudenken, weil es tief in jedem schreit. Echt? Du eine Träne.